Okay, noch einmal. Was ist das da oben eigentlich? Wieso habe ich zwei Spuren da? Ich brauche ja nur eine.